Zungenbrecher Lösung. Zungenbrecher 1. Achterbahnen, Bahnen, Bahnen. Noch einmal langsam. Achterbahnen, Bahnen, Bahnen. Zungenbrecher 2. Als 8 Affen auf Achterbahnen saßen, aßen sie 80 Bananen. Noch einmal langsam. Als 8 Affen auf Achterbahnen saßen, aßen sie 80 Bananen.